WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute sind wir unter uns, ganz intim, hier im Radio bei 1 Live. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und wir haben heute auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mit wem geht es los? Es geht los mit Christine und die ist 52. Hallo Christine. Ja, hallo Domian. Hallo Christine. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir auch. Freut mich sehr. Um was geht's denn? Ja, ach Domian, ich habe seit 7 Jahren einen Bekannten. Ja. Habe ich im Internet kennengelernt und es war alles so ganz gut und schön und wir haben uns so verbandelt. Dann kam eine Sache, mein Papa hat mir ein Haus vererbt. Mhm. Und er hat es nur unter der Voraussicht gemacht, dass ich diesen jungen Mann ja nun kennengelernt habe. Der hat ihm sehr vertraut und hat uns das Haus geschenkt. Mhm. So, und da kam ja die ganz große Maläste dann mit den Tagen. Er wollte das immer nicht so richtig und da hatten wir schon richtig mal Probleme. Und ach, eigentlich geht es uns super gut. Ich muss immer nachfragen. Wir sind ja seit sieben Jahren zusammen. Christine, ich muss mal was fragen. Du hast gerade gesagt, der hat euch das Haus vermacht, geerbt oder und dann geschenkt? Verstehe ich nicht. Mein Papa hat mir das als Vorerbe vermacht. Ah, so, okay, ja. Alles klar. Mhm. Er hat noch einen Sohn, dem hat er auch einiges so zukommen lassen. Mhm. Und er meinte, für mich wäre es eine gute Anerkennung, ein Häuschen. Ja, sagt mal nicht nein. Und es war wirklich schön. Naja, nun musste mein Freund ja nur von Schleswig runterziehen, denn... Ja, er wohnte ja so ein bisschen überhalb des Nordkanals und da habe ich ihn dann runtergeschoben. Aber er war ganz gerne mit mir soweit. Das Haus war toll, alle waren begeistert, seine Freunde, seine Familie auch. Mhm. Ja, jetzt leben wir 5 Jahre schon zusammen. In dem Häuschen? Ja, es ist auch schön, aber es ist ja auch ein bisschen so ein altes Häuschen. Es musste auch ein bisschen mal hier gemacht werden und da gemacht werden. Ja. Hier repariert und da repariert. Und naja, wir waren jetzt erstmal, ab 2009 sind wir immer in die Frepra nach Ägypten geflogen. Ja. Das war jetzt das 5. Mal dieses Jahr. Und das Jahr war nicht mehr so ganz toll und so hatten wir uns ein bisschen Streiten gekriegt. Ich hatte auch so ein bisschen mit Durchfall und mit Bronchitis in Ägypten zu tun. Hab die halbe Apotheke aufgekauft, aber es war nicht mehr so ganz, ganz toll. Jetzt bin ich gespannt, worauf es hinausläuft. So, und jetzt kommen wir aus dem Urlaub zurück. Im Februar, März war das und mein Mann meinte jetzt so, jetzt ist Schluss. Er will abnehmen. Er will was? Er will. Moment. Was? Er will abnehmen? Er will abnehmen. Ist er denn füllig? Ja, er hatte so 110 Kilo hatte er drauf. Ja, gut, das ist doch ein gutes Vorhaben. Ja, wie gesagt. Aber er fing von einem Tag an, seit dem Urlaub. Und er hat 6 Monate jetzt gebraucht, hat seine Cola weggeschlossen, die trinkt er nicht mehr, bisschen weniger essen, bisschen aufpassen, aber kein Sport, kein Nichts. Und er hat 22 Kilo geschafft in 6 Monaten. Wow, aber du erzählst das so, als wäre das problematisch, das ist doch toll. Ja, weil er kokettiert auch gerne, so bei Bekannten, die ihn natürlich nur öfters sehen. Ach Gott, hast du abgenommen, du Guter. Ja. Naja, und er kokettiert ja gerne darum, ja, ich habe 23 oder 22 Kilo abgenommen. Und die sagen ja alle, sieht gut aus, so. Die leben ja aber auch alle nicht mit ihm. Wo ist jetzt das Problem? Weil ich mit ihm lebe, er ist natürlich so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, er war so ein bisschen ruppeliger oder so ein bisschen plüschiger, da war er noch ganz lieb. So, und das eigentliche Problem ist jetzt nach dem Urlaub gewesen, jetzt kommt es ganz intim, dass er irgendwie anfing, ach, ich weiß nicht, deine Schlüpfer sind nicht mehr so schön. Deine Schlüpfer sind nicht mehr so schön. Wollen wir nicht mal andere kaufen und so weiter. Und dann fing ich mich schon komisch an zu fühlen. Ja. Ja, und dann fing es nochmal an, ja, du könntest dir auch mal andere Unterwäsche kaufen und so weiter. Und eigentlich könntest du ja auch mal abnehmen. Ah. Ich habe jetzt 3 Kilo, also wirklich, das war ein Schmerz. Daher weht der Wind. Du bist, ja. Er ist jetzt rank und schlank geworden und du bist ihm zu dick. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber? Das möchte ich gar nicht sagen. Ja, ja, also habe ich verstanden. Das glaube ich nicht. Aber er will mir einfach bezeugen, schau an, ich habe es geschafft in 6 Monaten ohne Sport, ohne Bewegung. Ja. Na gut, das ist ja okay. Das kann man ja auch, stolz drauf sein. Hast du denn gar in dieser Zeit oder in der letzten Zeit noch zugenommen? Nein, ich hatte also meine 66 Kilo und ich hatte auch bald keine Lust mehr, weil es hieß ja, nö, nicht mehr viel essen und mach nicht so viel. Und Aber 66 Kilo und ist ja nur auch ganz okay. Ich habe dann bei meinem Arzt auch gefragt und dann wurde ich ja auch auf Cholesterin eingestellt und hohen Blutdruck. Und ich musste jetzt mal problematischen Gründen musste ich jetzt meinen Cholesterinspiegel senken. Ja. Da habe ich mir noch fettarme Sachen gekauft und fettarme Käse, fettarme Milch. So, Christine, jetzt ist mir aber das Problem überhaupt nicht klar. Dein Partner nimmt 22 Kilo ab. Ja. Da ist er stolz drauf und kokettiert vielleicht auch ein bisschen mit, kann man ja auch Verständnis für haben. Ja. Jetzt fängt er da mit den Schlüpfern an und sagt, dass du vielleicht auch noch ein bisschen abnehmen könntest. Und deshalb bist du jetzt beleidigt, oder wie? Ja, genau. Nur mit 66 Kilo ist ja nun auch kein großes Übergewicht, was du hast. Nee, jetzt habe ich also 63 und naja, das geht eigentlich noch. Also als ich ihn kennengelernt hatte, hatte ich 57 Kilo. Ja. Und da war ich ja wirklich noch eine kleine Süße und hatte noch hübsche Aufnahmen gemacht in Dessous und so. Ist das denn Christine? Ja. Mit diesen Schlüpfern macht mich so ein bisschen stutzig. Ist der besonders scharf im Moment auf dich? Ja. Das heißt, der will schön mit dir Sex haben. Aber ich habe im Moment überhaupt keinen Plan. Kein Plan heißt, du hast keine Lust? Lust. Aha. Warum hast du im Moment keine Lust? Nee, weil ich erstmal dieses Jahr war auch so schrecklich, weil es so warm war. Also ich noch nicht in den Wechseljahren bin, aber so in der Zeit, mein Frauenarzt sagte auch, kann mit der Schilddrüse zusammenhängen. Mhm. Ich muss natürlich meinem Mann viel zumuten hier. Ich habe geduscht, dann musste ich sofort wieder den Ventilator anhaben, um mir überhaupt frische Sachen anzuziehen. Mhm. Ins Bett konnte ich nur mit Ventilator, damit ich überhaupt Luft bekomme. Also es ist natürlich schon für den Partner. Ja, das liegt an den Wechseljahren. Ja. Kombiniert mit der heißen Temperatur. Ja, Sommer. Genau. So, also ist das Problem leichter zu erklären. Er will mehr Erotik von dir und du kannst und willst ihm das im Moment nicht geben. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Wie reagiert er denn darauf, wenn du abweisend bist? Naja, wir haben hier schon, im Bett, dann dreht er sich um und sagt, okay, ich schlafe andersrum oder ich halte meine Hand andersrum. Vorhin hat er mich schon im Bett, wir waren ja schon im Bett, hat er mich umarmt, hatte so ein bisschen gewühlt. Und da hatte ich nur gesagt, ach, hör doch auf zu wühlen und hatte die Hand gleich wieder weggenommen. Ja. Und natürlich hat er die Laune und die Lust dazu. Aber kannst du ihm das, ich meine, das ist ja nun doch jedem Menschen verständlich, wenn eine Frau in den Wechseljahren ist, dass sie dann etwas gebeutelt ist und vielleicht auch keine Lust auf Sex hat. Kannst du ihm das nicht so erklären? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Weil es ja schon eine ganze Weile geht. Wie lange geht denn das schon, dieses Problem? Es geht schon das ganze Jahr so. Es war auch schon letztes Jahr so. Aber dieses Jahr war es überhaupt so extrem. Na gut, aber so lange ist das ja auch noch nicht. Dass er den Erfrischer von einem Raum zum anderen getragen hat. Ja, aber das kannst du ihm doch erklären. Warum kannst du es ihm nicht erklären? Ja, wie soll ich das machen? Ja, indem du ihm deinen Zustand richtig erzählst, wie es dir zumute ist und wie du dich fühlst. Und dass du dann im Moment eben wirklich keine Lust auf Sex hast. Und da muss er doch dann auch Verständnis für haben. Ja, das haben ganz viele Frauen in dem Alter, haben keine Lust auf Sex. Weil wie lange soll das gehen? Das weiß ich nicht, das kann ich ja nicht sagen. Das ist bei jeder Frau anders. Ja, das habe ich meinen Frauenarzt auch schon gefragt. Ja. Ich habe ja auch alle meine Ärzte konsultiert und habe die Apotheken insultiert und habe gefragt. Und mein Frauenarzt sagte auch, ach, das muss er doch verstehen irgendwie. Und was hältst du denn davon, wenn du ihn mal mitnimmst zu dem Frauenarzt, dass er ihm das vielleicht besser erklärt? Ja, das habe ich auch mal gedacht, ja. Und? Hast du ja, sie das mal werden wir mal machen, ja. Ja, dass er sich dazu bereit erklärt, das fände ich auch ganz gut. Ja, aber für ihn ist das natürlich nicht so ein Schritt, ne? Also das ist so ein bisschen Intimsphäre. Ja, klar. Aber wenn du ihn dazu bewegen könntest, dass er mit zum Frauenarzt geht und da hat er einen kompetenten Gesprächspartner und der erklärt ihm, dass mal richtig was los ist, dann wärt ihr doch vielleicht schon mal ein gutes Stück weiter. Ja, ja. Das würde euch ein bisschen entspannen. Und dann muss man als liebender Partner, muss man ja auch darauf Rücksicht nehmen. Ja, aber diese ganzen Gespräche, das sieht er ja eher als Diskussion. Und Diskussion mag er eigentlich nicht. Der soll nicht diskutieren, der soll sich das von dem Arzt erklären lassen, dass das im Moment nicht geht bei dir, weil du keinen Bock drauf hast. Ja, ja. So, ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Mensch, der Kerl ist da, wie alt ist er? 52. So, der ist ja keine 17, dass er irgendwie auf Biegen und Brechen loslegen muss. Ja, er hat ja auch immer die Hoffnung, so zwischendurch, so als wir heute Abend ins Bett gingen, naja, wäre es fast dazu gekommen. So, da kam dann der Telefonanruf dazwischen. Mhm. Ich will mich ja auch nicht andauernd abweisen und so. Das ist ja wieder so blöd. Ja, ne? Du bist ja auch in der schrecklichen Rolle. Du stehst ja dann auch ständig unter Druck. Ja. Und fühlst dich ja auch nicht wohl, wenn du ihm immer wieder absagst und wie immer wieder absagst. Ja. Christine, ich schlage dir das wirklich sehr ernsthaft vor, dass du mit ihm zu dem Gynäkologen gehst. Mhm. Wenn er sich da sehr weigern sollte, dann wäre vielleicht ein Besuch bei Pro Familia auch nicht schlecht. Mhm. Da werde ich dir jetzt gleich mal meine Psychologin, die Christina, geben. Die wiederum händigt dir eine Adresse aus und in deiner Gegend, wo du wohnst. Dass du zwei Ideen hast. Einmal Pro Familia und einmal dein Frauenarzt. Ja. Wollen wir es mal so machen? Dann meldet sich meine Psychologin, die Christina, gleich bei dir und versorgt dich mit den Informationen. Ist denn heute gar kein Domian? Doch, hier ist Domian, aber Domian ist heute nicht im Fernsehen, sondern nur im Radio. Ach so. Ich bin's doch. Ja, Mensch. Christine, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Also ich soll auflegen? Genau, und dann melden wir uns gleich wieder, aber du musst erstmal auflegen. Alles klar. Alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Ist denn heute kein Domian? 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns bitte domian@wdr.de. Freie Themennacht nach der Christine haben wir jetzt hier den Christian. Und der ist 40. Guten Morgen, Christian. Hallo, Domian. Ich grüße dich. Hallo, Christian. Ja, ich bin noch nicht ganz 40, noch 39. Dann sagen wir 39. Genau. Los geht's. Erstmal ganz kurz muss ich feststellen, haben ja schon mal viele vorher gesagt, deine Stimme klingt dein Telefon anders als wie im Fernsehen oder wie im Radio. Kann ich nicht bestätigen. Aha. Also vielleicht ist mein Telefon besonders gut, ich weiß es nicht. Also ja. Ich nehme dich genauso wahr. Ja. Und ich habe nach dieser überwiegend fröhlichen Nacht gestern Abend bei dir leider heute Abend wieder ein trauriges Thema. Mhm. Meine Mama ist am 3. Juli gestorben. Und wie soll ich sagen, wir hatten gestern ja auch einen Anrufer, der letzte Anrufer. Dessen Mutter war genau gestern verstorben. Ja, ja. Und ich komme mit der Situation irgendwie besser klar, als ich im Vorfeld vermutet hatte. Ach, am 3. Juli ist deine Mutter gestorben. Wie alt ist sie geworden? 75. Ja, ist sie plötzlich verstorben? Nee, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit der Situation deshalb halt besser umgehen kann. Sie hatte im Frühjahr vor 7 Jahren einen Schlaganfall. Ja. Da kam noch, dass sie zuerst da gar nicht ins Krankenhaus wollte. Sie wollte sich dann nur den Tag hinlegen und meinte, den nächsten Tag wird es wieder besser etc. Und sie musste sich dann den Tag erst noch baden, bevor sie ins Krankenhaus ging und keine Ahnung. Und dann war es halt viel zu spät und die Schäden waren halt da und sind halt leider dann auch geblieben. Sie konnte nach dem Schlaganfall nicht mehr richtig sehen auf einem Auge. Ja. Das andere Auge, mit dem sie noch sehen konnte, das war eh schon vorher sehr, sehr schlecht. Also sie war dadurch leider fast blind geworden. Mhm. Und halt auch körperlich gebrechlicher, sagen wir es mal so. Ja, und geistig? Geistig ging es danach noch. Also direkt nach dem Schlaganfall, der muss wohl in der Nacht von Sonntag auf Montag damals passiert sein, war sie sehr geistig verwirrt gewesen. Sie hatte. Aber davon hat sie sich dann wieder erholt? Ja, richtig. Sie hatte sogar den Tag Angst, dass ich oder mein Papa sie umbringen würden. Wie war denn ihr geistiger Zustand in der letzten Zeit? Vor ihrem Tod war sie sehr dement geworden, leider. Ach so. Die hatte meinen Papa seit ungefähr einem Jahr nicht mehr erkannt. Mhm. Mich seit einem halben Jahr nicht mehr. Und das einzige Wesen, das sie noch erkannt hatte, hin und wieder, war unsere Katze. Und sie hat, wo hat sie gelebt bis zum 3. Juli? Bei uns zu Hause. Aber gestorben ist sie im Krankenhaus. Bei uns zu Hause heißt bei dir in der Wohnung? Ja, wir haben halt so ein Einfamilienhaus. Ja. Und ja, ich wohne noch bei meinen Eltern, also jetzt noch bei meinem Vater. Ach so, du bist nicht verheiratet, du hast keine Beziehung. Richtig. Und das heißt, das war schon eine schwierige und auch traurige Zeit, die letzten Jahre, kann man dann sagen. Ja, also seit dem Schlaganfall ging es kontinuierlich bergab, kann man so sagen. Sie ist wohl nie darüber ganz hinausgekommen, dass sie auf einmal so schlecht sehen konnte, weil sie hatte vorher auch immer gerne gelesen und auch immer gerne Fernsehen geschaut abends oder halt mittags schon mal. Und vor allem ihr großes Glück, das war unser Garten gewesen, den hat sie sogar im Jahr nach dem Schlaganfall noch einmal komplett umgegraben, sozusagen. Also da ging ihr eigentlich körperlich noch wieder recht gut, ja. An was ist sie denn jetzt denn letztendlich verstorben? Ja, wir nehmen wohl an, alle Herzversagen. Ja. Weil sie kam, wann war das? 3 Wochen vorher musste ich sie nochmal ins Krankenhaus tun. Weil da rief mich mein Vater an, nachdem ich vom Mittagessen wieder auf die Arbeit wollte. Sollte ganz dringend kommen. Meine Mutter würde so komische Töne von sich geben und nur noch laut stöhnen. Da kam ich halt und sie bekam halt da sehr, sehr schlecht Luft. Dann ich bin selber Asthmatiker, weiß, wie das ist, wenn man schlecht Luft kriegt. Ich wäre beinahe selber letztes Jahr Anfang Dezember hops gegangen, weil ich auf einmal keine Luft mehr gekriegt hatte. Und ja, dann habe ich ihr auch probiert, noch Asthma-Spray zu geben etc. Das half aber alles nicht. Also habe ich einen Notarzt angerufen. Hat sie dann halt mit ins Krankenhaus genommen und da haben die Ärzte dann festgestellt, dass sie in der Lunge 3 Liter Flüssigkeit hatte und im Bauch 2 Liter Flüssigkeit. Du hast gerade am Anfang gesagt, das macht dir irgendwie gar nicht so viel aus oder es macht dir nicht so schwer zu schaffen, wie du vielleicht gedacht hattest. Ja. Vielleicht liegt es daran, Christian, dass deine Mutter eben eigentlich schon einen so langen Leidensweg hinter sich hat und dass man dann auch schon etwas vertraut sich macht mit dem Gedanken, dass die Person vielleicht über kurz oder lang sterben wird und einen verlassen wird. Das kann gut möglich sein. Es kann halt auch sein, dass ich innerlich irgendwie denke, sie hat mich im Grunde vor 7 Jahren schon verlassen. Wie war das denn an dem 3. Juli, als sie dann gestorben ist? Wie hast du denn das empfunden? Ja, sie ist gestorben abends wann war das? Um 20 vor 8 wohl. Ja. Um 20 vor 8 meinten die Pfleger im Krankenhaus circa um 20 nach 7 wären sie noch bei ihr gewesen, hätten sie nochmal frisch gemacht, gewaschen, im Bett gewendet etc. Und hat keiner an dem Tag damit gerechnet, weil es ihr eigentlich die letzten Tage wieder etwas besser ging. Gut, sie konnte schon das letzte halbe Jahr nicht mehr richtig essen. Ich habe sie zu Hause 3-mal am Tag füttern müssen. Sag mir nochmal, wie du das war ja meine Frage, wie du das am 3. Juli, als sie dann gestorben war, empfunden hast. Ja, ich war halt gerade auf dem Weg zu ihr ins Krankenhaus, weil ich sie halt auch jeden Abend besucht hatte, immer. Und dann rief mich dann halt plötzlich der Arzt an und meinte, also ich habe direkt geredet und meinte, ich bin schon auf dem Weg, ich muss ja noch was unterschreiben, ihr wollt ja noch was machen. Da meinte er direkt, es tut uns leid, ihre Mutter ist gerade verstorben. So, und das, was war das für ein Gefühl? Das war ein Gefühl für mich, wie ich habe es geahnt, dass es jetzt kommt. Also auch schon vorbereitet. Irgendwie vorbereitet. Ja. Hast du, dass du jetzt relativ gefasst damit umgehst, hast du deshalb ein schlechtes Gewissen? Eigentlich nicht, ne? Nein, das finde ich auch nicht, das musst du auch nicht haben. Weil ich glaube, es war für sie auch in dem Zustand, den sie noch hatte, sie wog am Ende wohl nur noch so 30, 35 Kilo, schätze ich. Also eine Erlösung. Ich denke, dass es für sie eher eine Erlösung gewesen ist. Wie geht denn dein Vater mit der Lage um jetzt? Das ist auch noch eine etwas komplizierte Sache. Bei ihm wurde vor 2,5 Jahren Parkinson diagnostiziert. Ihm geht es langsam aber sicher auch immer schlechter. Oh je. Sie ihn schon seit einem Jahr ungefähr nicht mehr erkannt hatte, ist er eigentlich noch gefasster als ich, weil er halt sagt, vor einem Jahr ungefähr wäre es schon praktisch ja schon aus gewesen. Aber dann hast du ja nur auch eine große Belastung hinter dir. Die so schwer kranke Mutter, der Vater ist schon jetzt auch sehr schwer erkrankt und du lebst mit den beiden alleine. Richtig. Mhm. Ja gut, als Mama noch lebte, kam der Pflegedienst bis zu 5-mal am Tag halt. Ja. Und da habe ich vor ein paar Tagen auch noch mal eine Folge aus dem letzten Jahr nachgehört, wo da jemand erzählte, Pflegedienst wäre so teuer und Pflegestufe 2 bekäme man ja nur 400 Euro etc. Das ist alles ein bisschen anders. Also meine Mutter hatte Pflegestufe 3 und wenn dann der Pflegedienst kommt, dann bekommt man irgendwie 1550 Euro für den Pflegedienst im Monat. Mhm. Gut, vertiefen wir das mal jetzt nicht. Das ist ja eigentlich auch nicht so dein Thema. Nee. Aber Christian, ich meine, in all der Traurigkeit ist das doch sogar eigentlich ganz gut, dass es dich nicht so runterzieht, dass es so ist, wie es ist. Deine Mutter hat eine Erlösung erfahren. Dein Vater hat es jetzt auch nicht so umgehauen, weil er selbst auch sehr krank ist und die Mutter vor einem Jahr letztendlich, seine Frau sich von ihm schon verabschiedet hat. So ungefähr, ja. Ist es doch eigentlich den Umständen entsprechend eigentlich ganz in Ordnung im Moment so, wie es ist, oder? Ja, das Einzige, was ich halt nur habe, durch den Tod meiner Mutter, habe ich jetzt so langsam ein bisschen Zukunftsängste, sage ich mal. Warum? Wenn mein Vater auch noch irgendwann gehen sollte, dann bin ich erstmal sozusagen mit meiner Katze, die gerade hier bei mir liegt, alleine, ja. Und du hast dein ganzes Leben bei deinen Eltern gewohnt. Richtig. Es gibt keine Geschwister. Richtig. Hm. Hast du eine Beziehung? Nein. Hattest du mal eine Beziehung? Nein. Warum nicht? Das frage ich mich auch. Was ist deine Antwort? Oder deine Vermutung? Ich weiß es nicht. Warst du mal verliebt? Ja, natürlich, öfters. In eine Frau oder einen Mann? Immer in Frauen. Immer in Frauen. Was ist daraus geworden aus diesem Verliebtheit? Nie war's. Nie. Hast du schon mal mit einer Frau geschlafen? Nein. Mhm. Wenn du verliebt warst, wie weit bist du denn gegangen? Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe um sie dann halt immer geworben, sage ich mal, ja. Mhm. Aber es ging dann halt nie weiter von der letzten größeren Verliebtheit, sage ich mal, die mittlerweile auch schon, Gottes Willen, 16 Jahre bestimmt her ist. Mhm. Vielleicht hat mich das damals ein bisschen psychisch kaputt gemacht, weil seitdem bin ich noch schüchterner geworden, als ich vorher war. Das heißt, du hast dich in den letzten 16 Jahren gar nicht mehr bemüht um eine Frau? Doch, klar. Das schon. Aber wie bemühst du dich denn? Was machst du? Es ist schwierig bei mir, weil ich sehr viel halt auch am Arbeiten bin und immer sehr viel am Arbeiten war. Ja. Was arbeitest du? Was bist du vom Beruf? Ich bin Industriekaufmann, ja. Bin gleichzeitig aber auch noch selbstständig tätig im Einzelhandel und habe seit 4 Jahren noch ein weiteres Haus an der Backe, das ich mir gekauft hatte. Ja, verstehe, da bleibt nicht viel Freizeit. Und seit 2 Jahren noch ein zweites Haus und ich habe noch eine Eigentumswohnung. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen reduzieren. Ja, alles richtig. Aber ich sag mal so, ich habe manchmal das Gefühl, als wäre ich vielleicht zu hässlich. Als wärst du was? Als wäre ich zu hässlich. Zu hässlich? Ja. Wie findest du dich denn, wenn du dich anschaust im Spiegel? Ich finde mich nicht hässlich. Aber es kommt halt auch dazu, ich bin halt auch nur 1,65 groß. Mhm. Ja gut, also gibt viele Männer, die in der Größe sind und die Frauen haben. Ja, ist alles richtig, aber... Aber Christian, wenn du nicht richtig, wenn du deine Freizeit so zuballerst mit allen möglichen Sachen, mit deinen Häusern, deiner Arbeit... Das haben mir meine Eltern auch schon immer kein erzählt. Wunder. Ist alles richtig. Man muss natürlich auch, die Frauen fliegen einem nicht ins Haus. Weiß ich, weiß ich. Da muss man baggern und ackern und tun und aktiv sein, Internet und ausgehen und Annoncen und weiß ich was alles. Also das ganze Programm muss man fahren. Weiß ich, aber ich gebe dir nur mal ein kleines Beispiel. Also die letzte größere, sage ich mal, Verliebtheit, die ich hatte, die halt schon etwas länger dann da halt her ist, hatte ich während meiner Zeit auf dem zweiten Bildungsweg. Ich habe halt Abitur praktisch noch nach der Ausbildung gemacht, in einer Ganztagsschule. Und dort hatte ich dann jemanden kennengelernt, sie war halt noch kleiner und zierlicher als ich. Mhm. Ich fand sie ganz, ganz toll. Wir waren auch zusammen auf dem Bon Jovi-Konzert damals nach Bremen gefahren. Ja. Es war toll. Als wir wieder zurückkamen, habe ich ihr auch gesagt, hier, ich glaube, hast dich in letzter Zeit verändert und das ist alles so toll und ich mag dich. Dann hat sie mich erst 2 Wochen nicht mehr angeschaut. Mhm. Jetzt neulich, oder wir wollen von dieser Abgangsklasse damals jetzt nochmal bald ein Treffen organisieren, nach halt 20 Jahren oder naja, wie lange das also jetzt... Also diese Sache mit dieser Frau jetzt, ist... Ja, dann, stopp, ich will gerade das noch zu Ende sagen. Also finde ich raus, wo sie jetzt ist, ruf sie an und will ihr das nur sagen, dass wir bald mal was organisieren wollen. Mhm. Und dann sagt sie doch glatt am Telefon zu mir, wer ich denn wäre. Gut, Christian, Schnee von gestern, ja, spannend, natürlich. Oder? Da würde ich mich gar nicht weiter mit beschäftigen. Ich halte das wirklich für ein Problem. Dein Lebensinhalt waren deine Eltern bisher und deine Arbeit. Richtig. Die Eltern sterben weg oder sind sehr schwer krank. Richtig. Und da tut sich ein großes Nichts auf. So sieht's aus. Da muss was passieren. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du vielleicht nicht in eine richtige Psychotherapie, aber zumindest mal einige Male zu einer psychologischen Beratungsstelle gehen würdest. Dass du auch mal in Ruhe, haben ja nur einige Minuten Zeit jetzt hier, dass du in Ruhe mal mit jemandem doch intensiver darüber reden könntest, warum das so ist und welche Strategien du anwenden solltest. Ich würde es dir empfehlen. Ich möchte dir gerne mal ein paar Sachen an die Hand geben, da kannst du ja für dich immer nur entscheiden, ob das was für dich ist. Ja. Ja, Christian? Dann mach, du kennst das Prozedere ja bei uns, du legst auf und du wirst gleich wieder zurückgerufen von der Christina. Da musst du was machen. Das ist, halte ich für ganz, ganz dringend notwendig. Aber meine Zukunftsängste kommen halt auch daher, also jetzt sorgt finanziell praktisch auch noch mein Vater hier für unser Elternhaus, sage ich mal, und die Zukunftsängste kommen dann halt auch. Wie kann ich das dann später als Alleinverdiener alles halt halten, weißt du? Christian, ich nehme sehr ernst, was du sagst. Mir rennt aber jetzt gerade wirklich ganz doll die Zeit davon. Deswegen brauchst du jemanden, wo du dann auch etwas länger dich über genau die Sachen auseinandersetzen kannst. Alles klar. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Ich danke dir. Alles Gute, Christian. Sehr gerne. Schöne Nacht noch. Gerne. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Freie Themennacht heute, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, das ist die Nummer. Ihr könnt anrufen, kostenfrei oder mailen, domian@wdr.de. Hier ist Dennis, 25, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Dennis. Ja, schön, dass ich mal durchkomme. Und zwar geht es um Folgendes. Also mein Hauptproblem ist, ich bin Alkoholiker. Ja. Ich bin heute seit 6 Uhr morgen schon wach, hab jetzt auch schon wieder so um die 9 Liter getrunken, konnte nicht schlafen. 9 Liter Bier am Tag? Puh, ja, so Bier, ich hatte früher mehr ein Problem mit Schnaps, aber da habe ich aufgehört, weil das halt mich gleich weggeknallt hat, dann nach 3-4 Stunden und ging halt gar nichts mehr. Warum bist du seit 6 Uhr auf? Bitte? Warum bist du heute seit 6 Uhr auf? Das hat verschiedene Gründe. Meine Mutter hat gerade ein Problem mit Meniskus und da muss ich sie manchmal, werde ich aufgeweckt, weil ich sie auf Toilette tragen muss, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist generell, der Schlafrhythmus ist gestört, einfach durch die Trinkerei. Ich denke, weil der Körper einfach irgendwann wieder was braucht. Und ich weiß nicht, ich habe halt ziemlich langsam getrunken. Ich trinke nicht mehr so schnell und deswegen zieht sich das so über den Tag und heute habe ich auch mal wieder was gegessen und das hat mir dann auch nochmal Energie gegeben und ja. Wie lange geht denn das schon so? Also ich stehe mir ein, so seit 4 Jahren, dass ich Alkoholiker bin und ja, so seit 6 Jahren bin ich es eigentlich, also wo ich schon regelmäßig getrunken habe. Gehst du auch noch arbeiten? Nee, ich hatte mal eine Einzelhandelskaufmann Ausbildung angefangen, aber die ist auch durch den Alkohol zugrunde gegangen. Und du hast gerade gesagt, du musst deine Mutter tragen. Das heißt, du lebst zu Hause? Ich lebe noch zu Hause bei meinen Eltern. Ah ja. Und Wer finanziert dich? Was, durch was wirst du finanziert? Ja, das Hartz IV. Hartz IV. Ja. Und hast auch noch nie richtig gearbeitet? Das ist nicht die richtige Arbeit, aber... Also dauerhaft? Ich war schon zweimal in der Entgiftung, hab's dreimal auf eigenes Haus gemacht. Ich war jetzt vor kurzem 3,5 Monate nach der Entgiftung, habe ich es geschafft. Mhm. Habe ich einen 1-Euro-Job gearbeitet für die Zeit, also was heißt geschafft. Und sag mal, ein junger Kerl, 25 Jahre alt, der sich schon so kaputt macht, sein Leben kaputt macht und seine Gesundheit kaputt macht. Warum? Da wirst du doch auch schon drüber gegrübelt haben. Kein Mensch macht das ja aus Freiwilligkeit heraus. Warum greifst du zur Flasche? Was drängt dich dahin? Es ist schwer zu sagen. Also das erste Mal habe ich, wenn man mal von der Konfirmation absieht, habe ich schon erst mit 17, habe ich mal einen gekifft, obwohl ich immer strikt gegen Alkohol und auch jegliche Drogen war. Und der Alkohol hatte irgendwie, der hat einfach so einen Effekt auf mich. Und das ist auch das Problem, worauf ich hinaus bin. Ich sehe mich selbst so ein Mensch, der einfach so das mag, für einen Tag zu leben. Und der was, der es mag, für einen Tag zu leben? Ja, ich sehe nicht so weit, ich gucke nicht so weit in die Zukunft. Es ist alles ganz kompliziert bei mir in einer gewissen Weise. Also, aber du siehst ein, dass das ein schlimmer Weg ist. Was weißt es du? Gibt drei Faktoren, warum ich aufhören will. Das Gesundheit, ich merke, wie meine Fitness ein Bach runtergeht. Vor 2 Jahren zum Beispiel habe ich noch 2 Stunden in der prallen Sonne Tennis spielen können. Heute ist es schon ein Problem für mich, den Einkauf zu machen. Mhm. Also, weil ich manchmal auch 3-4 Tage lang hintereinander nichts esse. Dann natürlich eine Arbeit, mehr Geld. Mhm. Ich würde gerne mal um die Welt reisen, andere Kulturen. Ja. Und halt, dass ich mal wieder eine Freundin kriege. Ja, und vor allen Dingen selbstständig sein. Was sagen denn deine Eltern dazu? Die kriegen das dann alles mit? Na gut, meine Mutter hat selbst Probleme mit Medikamenten. Also das ist ein bisschen, aber die sind natürlich auch nicht begeistert. Aber worauf ich jetzt auch, was ich jetzt noch sagen wollte, ich gehe jetzt in der Langzeittherapie. Also ich bin über Caritas-Verband, hatte ich jetzt einen Psychologen, über einen längeren Zeitraum. Und jetzt trete ich dann nächste Woche Montag die Langzeittherapie an und ich hoffe, dass die mal einschlägt. Ja, das ist super. Ich weiß es halt nicht. Es ist, ich mag mein Leben irgendwie so, wie es ist. Es klingt komisch. Also das ist schön. Moment. Dennis, das ist schon schön bescheuert, was du da sagst. Ich mag mein Leben so, wie es ist. Du knallst dir die Birne zu mit 9 Litern Bier am Tag. Du machst deine Gesundheit kaputt, deine Zukunft kaputt und das ist nicht. Ja, so ein Leben darf man nicht mögen. Das ist träge und faul und du lässt dich komplett gehen. Ja, klar, das stimmt. Ich vernachlässige auch viel. Also wenn ich jetzt mal ehrlich bin, also meine Höchstleistung war mal hier, dass ich hier 81 Bierdosen in meinem Zimmer stehen hatte und das ist noch unappetitlich. Ich sage es einfach nur so. So jemand wie dich will man doch gar nicht zum Freund haben. Naja. Aber man will dich zum Freund haben, weil ich natürlich schon denke, dass du ein netter Kerl bist. Wenn du dein Leben in den Griff bekommst, dann hat man auch Respekt wieder vor dir. So hat man keinen Respekt vor dir. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch das Komische. Also mein Freundeskreis, ich habe keinen Alkoholiker in meinem Freundeskreis. Das war vor ein paar Jahren mal so, aber ich hatte immer konstant Freunde von der Schulzeit noch. Die haben alle ihr Abitur gemacht, arbeiten jetzt einer zum Beispiel in der obersten Redaktion von einer Zeitung, regionalen Zeitung hier. Also er hat schon so gemacht. Er steht noch zu mir, er unterstützt mich halt nicht im Trinken, aber er steht so weit irgendwo noch zu mir, obwohl ich hab mal angefangen, hier in Flaschen und Dosen auch reinzupinkeln, weil ich halt dann dauernd... So, da kannst du dir schon ausmalen, wie lange die Leute noch zu dir stehen. Nämlich irgendwann ist überhaupt niemand mehr da. Das sage ich mir auch. Und ich, ja gut, das wäre dann der vierte Punkt für die Motivation, warum ich aufhören will. Aber mein Alltag ist eigentlich so, also 6 Tage die Woche rede ich mehr Englisch als Deutsch, weil ich habe einen Freund aus England über Webcam, mit dem ich rede, den habe ich über PlayStation beim Online-Spielen kennengelernt. Mhm. Ich war mal 6 Wochen in England, er war 2x3 Wochen in Deutschland und ich rede mit ihm, wir gucken uns Clips an, manchmal auch deine Sendung auf YouTube halt und ich übersetze dann und mir gefällt das irgendwo so. Also mir geht's am Tag gut, ich habe keine Depressionen, das klingt abstrus, ich weiß. ich weiß auch, wie du, dass du so reagierst. Ich gucke dich seit über 10 Jahren. Ja. Mich beruhigt ja schon, Dennis, dass du jetzt diese Langzeittherapie angehst. Das sagt mir ja schon, dass du auf jeden Fall was verändern willst. Was ist denn eigentlich mit 25 Jahren, so mit Anfang 20, hat man ja einen Traum vom Leben, wie man mal gerne gut leben möchte. Wie möchtest du leben? Was soll ich dazu sagen? Es ist, wenn ich mir es jetzt aussuchen kann, dass ich einfach so Backpacking oder so durch die Welt reisen und die Welt sehen. Das ist für mich so was Schönes und halt mal wieder eine Freundin zu haben, das sind so Motivationen. Also ich will auch ich will nicht 50 Jahre denselben Job ausüben, immer dieselbe Umgebung und sehen. Ja, alles dasselbe. Wollen wir erstmal anfangen, dass wir auch mal einen Job haben, bevor wir darüber nachdenken, wie lange wir den ausüben. Was wäre denn ein Traumjob für dich? Also realistischer, jetzt sag nicht Hollywood-Star, sondern irgendwas, was realistisch ist. Ja, Tennis-Profi. Ja gut, vergiss es. Nee. Ja, klar, realistisch. Es ist hart zu sagen. Also ich denke, so eine Wurzel da drin, warum ich so vielleicht, was doch irgendwas in mir nagt. Ich glaube es nicht, weil ich ein Lebensmensch bin. Aber es kann sein. Ich war halt, bis ich 16 war, total auf Abiturkurs. Mhm. Ja, also super Top-Schüler und dann durch Kissen angefangen und hab nur noch die Schule geschwänzt. Mhm. Ich hab dann noch mich ja nochmal zusammengerissen und hab einen akzeptablen mittleren Hauptschulabschluss hingekriegt, immerhin. Aber okay. Naja. Wir waren beim Traum. Ja, ein Traum, ich weiß es nicht. Es ist hart. Also gibt's keinen Beruf, von dem du dir so denken würdest, naja, wenn ich es schaffen würde, wäre schon cool, wenn ich den ausüben könnte? Naja, ich bin halt auch Realist und ich denke mir halt so, die Berufe, die für mich in Frage kämen, die sind halt außer Reichweite. Ich habe auch die Abendschule gemacht, die wollte noch wenigstens noch mal einen guten Realschulabschluss nachholen. Das ging auch durch den Suff kaputt und Dennis, ja, ohne einen Traum. Ich würde auf jeden Fall gern was mit Menschen zu tun haben. Gut. Nicht so irgendwie Bürokram und halt. Okay, das so muss was. Das muss jetzt schon ein bisschen konkreter werden. Das kann man mit 13 sagen, mit Menschen. Mit 25 muss es schon ein bisschen konkreter sein. Dennis, ohne einen Traum, ohne ein Ziel, wenn es auch noch sehr fern ist, schafft man es nicht. Wenn das erste Ziel ist, dass du vom Alkohol wegkommst. Das zweite Ziel wäre vielleicht, dass du deinen Realschulabschluss nachmachst. Nee, wie gesagt, das geht nicht, weil die Abendschule habe ich ja verkackt. Ich habe keine Chance mehr. Okay. Dann ist das erste Ziel, dass du vom Alkohol wegkommst. Und alles Weitere müsstest du dich dann mal beim Arbeitsamt oder wo auch immer beraten lassen, was du vielleicht, wenn du mit Menschen was tun willst, im Sozialbereich vielleicht irgendwas arbeiten könntest. Du bist mir noch in deiner Einstellung zu träge. Und ich habe Sorge, wenn du dich nicht mehr in den Arsch trittst, dass das immer und immer wieder in diesen Modus zurückfällt. Und dann säufst du dich irgendwann tot. Dann bist du in 10 Jahren... Das ist mir bewusst. Mein Onkel ist auch Alkoholiker. Gut, er lebt noch, aber er ist schon ziemlich runtergekommen. Ja, und ja. Dann bist du in der Gosse. Dann bist du seelisch, psychisch, körperlich in der Gosse. Ja, ich mache mir auch Gedanken drum. Ich weiß, wenn ich mir vorstelle, meine Eltern waren immer da, dann habe ich schon ein echtes Problem. Eigentlich müssten die, wenn die Eltern es gut... Euro Miete, Anteil, das ja. Also wenn die Eltern es gut mit dir meinen würden, müssten die eigentlich rausschmeißen. Das wäre gut. Dann würdest du sehen, da kann man sich nicht erst so bequem machen. Ja, die sind zu gutherzig. Ja, und das ist das Schlimme wahrscheinlich. Weil du das weißt, transt du da so durch dein Leben. Aber ich will... Das ist ja das Problem. Es klingt total verblödet, aber mir geht es soweit irgendwo gut. Ich rede mit meinem Kumpel aus England und ich trinke mein Bier. Wenn es dir dabei gut geht, dann sauf dich tot, Dennis. Ja, ich sag's mal so krass. Ja, da hast du auch recht. Ich habe da ja auch Angst vor. Ich rauche natürlich auch wie ein Schlot, weil ich so viel sauf. Und, so, dennoch. Ich habe Angst davor. Wie gesagt, ich habe dir die drei Komponenten genannt, warum ich aufhören will. Und wie gesagt, ich gehe jetzt in eine Langzeit. Genau, denn das nehme ich schon sehr ernst. Und das finde ich auch wirklich sehr gut. Und in dir schlagen auch zwei Seelen in deiner Brust. Das ist mir auch schon klar. Nee. Deswegen finde ich gut, dass du sagst, ich bin Alkoholiker. Ich finde gut, dass du diese Gründe aufzählst, warum du weg willst. Und ich finde ganz hervorragend, dass du jetzt in die Langzeittherapie gehst. So, und das tust du jetzt auch. Wie lange wird die Langzeittherapie andauern? Mindestens 3 Monate. Mindestens 3 Monate. Das heißt, wir beide könnten vor Weihnachten nochmal miteinander reden. Könnten wir machen. Ja, wenn du aus der Langzeittherapie raus bist, möchte ich nochmal sehr gerne mit dir sprechen. Schick uns dann eine Mail, damit du auch durchkommst, in Bezug auf das Gespräch und dann reden wir nochmal. Und ich bin sehr gespannt, wie sich alles bis dahin entwickelt hat. Alles klar, das freut mich und dann werde ich es auf jeden Fall machen. Ja, aber jetzt abgemacht, ne? Ein Mann, ein Wort. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich gucke dich seit über 10 Jahren, bin ein Riesenfan und auch selbst mein Kumpel aus England, der guckt deine Sendung, ich übersetze es und der findet es cool. In England gibt es auch eine ähnliche Sendung, aber ja und so. Deswegen würde ich auch gerne um 2 Autogramme bitten für uns beide. Cool. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, genau, ich wünsche dir gutes Gelingen und ich bin sehr gespannt, wenn wir in 3 Monaten wieder sprechen können. Alles Gute und alles Liebe, Dennis. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1.40 Uhr und 45 Sekunden. Und hier ist Susanne, die ist 69. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Dorian. Hallo, Susanne. Um was Schön, geht's bei dir? Schön, dass du wieder da bist. Ja. Ich freue mich auch wieder bei euch zu sein. Um was geht's bei dir? Ja, bevor ich dir das erzähle, muss ich dir noch sagen, dass ich mich ganz fürchterlich geärgert habe über diesen Anruf von diesem seltsamen Doc Carlos vorgestern. Ach, hast du dich geärgert drüber? Ja. Warum? Weil ich denke, der hat dich missbraucht für seine Werbung. Ach nein. Also das hat nichts mit Prüderie zu tun. Liebe Gott hat einen großen Tiergarten. Also nicht mit meiner... Ach, ich fand den eigentlich ganz ganz nett. Man muss ja auch mal über sowas mal reden können. Ich glaube, der hat es gar nicht nötig, hier Werbung zu machen. Der wollte einfach mal über sein... Ich denke mal, dass am nächsten Tag seine Seite Folge das kann gewesen sein. Ist von neugierigen Leuten. Aber du hast nicht auf die Seite geguckt? Um Gottes Willen. Nein. Liebe Nein. Susanne, um was geht's? Es geht darum, dass ich unter Depressionen leide, seit einigen Jahren auch verschiedentlich in Behandlung war. Mhm. Im letzten Jahr war ich 10 Wochen in der Psychiatrie. Das hat mir sehr gut getan. Ich hätte nicht gehen müssen. Ich habe mich eigentlich selbst entlassen nach den 10 Wochen und war dann in ambulanter Behandlung innerhalb dieser Klinik bei einem Psychiater. Und auch das war gut? Nein, das war nicht. Ach, das war nicht gut. Der hat mich derartig vollgestopft mit Medikamenten. Also ich habe dann gesagt, tut mir leid, das wirkt nicht, mir geht schlecht, ich lieg nur im Bett. Dann haben wir wieder ein neues Medikament verschrieben. Also ich habe 4 unterschiedliche Medikamente bekommen, hatte Angst, einkaufen zu gehen, hatte Angst, Auto zu fahren und habe eigentlich nur noch zum Einkaufen das Haus verlassen, habe Verabredungen abgesagt, bin nirgendwo mehr hingegangen. Susanne, naja. während du in der Psychiatrie warst, da ging es dir gut, hast du gerade gesagt. Da ging es mir gut. Was haben die denn da Wunderbares mit dir gemacht, dass es dir gut ging? Ja, da hat also Chefarzt und Oberarzt haben da 2-mal in der Woche 1 Stunde ein Gespräch mit mir geführt. Sodass ich also über meine Probleme reden konnte. Und es gab auch nicht so viele Medikamente? Nein, da gab es nur ein Medikament, das ich aber eigentlich innerhalb dieser Klinik eigentlich gar nicht gespürt habe. Hast du denn dann, als es mit diesem ambulanten Therapeuten, da mit dem Arzt nicht funktionierte, hast du das dann abgebrochen? Das habe ich abgebrochen und ich habe sämtliche Medikamente abgesetzt. Und wie geht es dir heute? Ja, ich schlafe nachts nicht mehr. Ja. Will aber keine Tabletten mehr nehmen. Ich habe in der Vergangenheit 2 Selbstmordversuche hinter mir. Die liegen aber schon etwas länger zurück. Nur ich habe jetzt ein bisschen Angst um mich selbst, weil ich mich kenne. Wenn ich dann durchdrehe, dann besorge ich mir Tabletten und schluck die. Ne? Ja. Warum nimmst du nicht zumindest dieses Medikament ein, was du während deines Klinikaufenthaltes genommen hast und was dir offensichtlich gut bekommen ist? Nimm's mir nicht übel, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war. Das kann man ja rauskriegen. Ja. Das kann man rauskriegen. Ich meine, du hast eine gute Erfahrung gemacht und es war nur ein Medikament. Und konntest du während der Klinikzeit schlafen? Ja. Siehst du? Ja. Also ich weiß natürlich, dass man gerade in Sachen Medikamente, psychiatrische Medikamente, wenn man die radikal absetzt, ohne fachkundige Betreuung, ist das offensichtlich und oftmals sehr schwierig. Und man tut sich nichts Gutes. Du hattest doch Vertrauen zu diesem Arzt, der dich in der Klinik, als du fest doch drin warst, behandelt hat. Ja, zu beiden Ärzten. Mhm. Besteht denn die Möglichkeit, mal da einen Termin zu bekommen für ein Gespräch? Ja, ich müsste dann jetzt einen privaten Gesprächstermin vereinbaren. Ja. Das würde ich machen. Und anknüpfen an das, was die damals dir gegeben haben und mit dir gemacht haben. Denn jetzt geht es dir so schlecht, sagst du. Ja. Du kannst nicht schlafen. Du hast sogar Angst, dass du dir irgendwie was antun könntest. Das heißt, so darf es nicht weitergehen. Ja. Ich finde, gerade wenn man in diesem Dschungel Psychologie und Psychiatrie, wo es wirklich viele schwarze Schafe gibt und viele auch unfähige Leute, wenn man da jemanden getroffen hat, der gut ist, den muss man hegen und pflegen und den muss man festhalten. Und du hast ja da zwei gefunden. Ja, das ist richtig, ja. Nein, das Problem ist dann noch so ein bisschen, für diese Klinik bin ich vom Wohnort eigentlich nicht vorgesehen. Mhm. Sondern ich gehöre in eine andere Klinik, die in meiner Stadt aber einen sehr schlechten Ruf hat. Mhm. Da ich aber Privatpatient bin, hat man mir gesagt, also hat dieser ambulante Psychiater mir gesagt, halbes Jahr Wartezeit und dann können Sie dahin. Mhm. Ja. Ja, aber dieses halbe Jahr ist schwer für mich. Ach so, du hast jetzt das schon beantragt, dass du wieder dahin gehen kannst. Ich habe mit ihm gesprochen, ja, und ich habe ihm auch gesagt, ich komme einfach mit diesem Medikament nicht zurecht. Mhm. Ich möchte eine Gesprächstherapie haben. Da hat er mir erklärt, also meine Form von Depression, ich habe den Namen vergessen, benötige nicht unbedingt eine Gesprächstherapie. Und er sei ohnehin nur für Medikamente zuständig. Mhm. Und ich soll dann mal eine Kreuzfahrt machen. Ja, ich glaube, den kannst du vergessen, ne? Ja. Den kannst du vergessen. Darum bin ich da auch nicht mehr hingegangen. Ja, aber jetzt nur mal für mich zum Klarstellen. Dieser Arzt, der dich stationär behandelt hat damals, zu dem könntest du jetzt einen Gesprächstermin machen, da könntest du hingehen. Ja, das könnte ich. Das mach. Susanne macht das. Ja. Das ist eine ganz klare Meinung von mir und mach es. Versuch so schnell wie möglich da anzurufen und einen Termin zu machen. Fahr hin und erklär ihm die Situation. Und vielleicht kann er dich wieder auffangen mit dem, was er in der Klinik mit dir gemacht hat. Ja. Ja? Okay. Liebe Susanne, ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen und wünsche alles Gute. Danke dir, Domian. Tschüss, Susanne. Tschüss. Jetzt haben wir noch einen Dennis hier. Heute ist Dennis-Tag. 24, hallo Dennis. Hallo Domian. Hi. Deswegen rufst du denn an, Dennis? Ja, es ist gerade alles ein bisschen schwierig. Ich sag mal, ich fange mal ganz vorsichtig an. Mhm. Ich bin mit meiner Freundin 2,5 Jahre in einer Beziehung. Mhm. Und in letzter Zeit ist es halt alles sehr abgestumpft. Und wohnt ihr auch zusammen? Nein, das tun wir nicht. Ich habe ein wirklich nettes Mädchen vor 2,5 Monaten kennengelernt. Wir haben eigentlich nur drei Sätze gewechselt und der Rest lief dann irgendwie über Facebook und dann haben wir uns einen Abend gesehen und haben uns richtig gut verstanden und haben auch regelmäßig Kontakt und es ist zurzeit ist irgendwie mein ganzer Kopf steht, also mein ganzer Kopf ist komplett durcheinander. Das heißt, du bist schon ein bisschen in diese neue Frau verliebt. Ja. Oder sehr interessiert. Sehr interessiert ist vielleicht das richtige Wort. Wir stehen kurz vor der Schwelle zum Verliebtsein. So könnte man das vielleicht ausdrücken. Aber da ist doch gar nichts, da ist nichts passiert. Ich sag mal, bis auf, dass man sich mal auf dem Arm getroffen hat, ein bisschen einen Film geguckt hat und ja, irgendwie lag man dann zusammen auf dem Sofa und dann fing irgendwie das Kuscheln an. Ja? Ah, so, doch, so weit schon. Ja, also Kuscheln mit Kopf auf die Schulter legen und ja. Ist sie solo? Aber, ob ich solo bin? Nee, ob sie solo ist. Nein. Du bist nicht solo, das ist mir schon klar. Achso, sie ist auch nicht solo. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, sie hat sich halt Hals über Kopf in mich verliebt. Und ich habe mich schon lange, lange, lange nicht mehr so, ja, ich kann sagen, begehrt gefühlt. Du hast dich nicht so begehrt gefühlt, das heißt, mit deiner Beziehung, mit deiner wirklichen Freundin läuft im Bett auch nicht mehr viel? Ich sag mal, ja, nicht mehr, ja, so wie es mal war. Ne? Also, langweilt es dich? Also ich sage, das Schlimmste, was mir jetzt vor kurzem passiert ist, dass ich zwar mit ihr geschlafen habe, aber trotzdem an die andere gedacht habe. Ja, das ist schon krass. Das sagt schon viel aus über die Situation. Ja. Das sagt ganz, genau. Das sagt ganz viel aus. Und das macht mir zurzeit dermaßen zu schaffen, dass es echt, ja, das ist der Dreh. Sie, also deine Hauptfreundin, die richtige Freundin, weiß von der anderen nichts. Ich habe ihr von ihr erzählt als gute Freundin. Und das glaubt sie? Ja. Ich war immer ein Typ, der hatte viele, also ich kann sehr gut neue Bekanntschaften knüpfen und da kam sie auch immer mit klar. Und dann habe ich halt gesagt, ja, sie wusste jetzt auch, dass ich einen Abend bei ihr war und dass wir jetzt gerade gestern, da lief ja diese neue Serie Anne ist dumm, auf ProSieben, und dann haben wir gesagt, sie liest das Buch, ich fand die Serie auch total interessant, haben wir gesagt, wir gucken das zusammen, habe ich auch meiner Freundin erzählt, ich fahre dahin und ja, fand sie auch okay. Hat sie auch kein Problem mit gehabt. Wäre ich an der Stelle deiner Freundin schon sehr misstrauisch, aber wurscht. Ist deine Freundin denn in der Beziehung auch unzufrieden? Ich denke mal, wenn denn mehr durch mich, weil ich das durch, vielleicht ein bisschen durch Abwesenheit oder durch viel Abwesenheit in letzter Zeit signalisiere, was vielleicht auch ein bisschen dadurch einspielt, dass ich halt auch noch andere Probleme mit meinen Eltern habe oder was weiß ich. War denn dein Gefühl, dass es abgestumpft ist, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, war das auch schon bevor du diese neue Frau kennengelernt hast? Warst du da auch schon unzufrieden? Generell nicht unzufrieden. Das kann ich vielleicht nicht so sagen. Aber ich sag mal, ich habe so... Zurzeit durchlebe ich irgendwie so einen komischen Lebenswandel. Ich weiß nicht ganz genau. Also irgendwas dreht sich in meinem Kopf, wo ich sage, irgendwas ändert sich gerade in meinem Leben. Und da bleibt vielleicht irgendwas auf der Strecke. Und da passt sie vielleicht nicht mehr so rein. Kann vielleicht sein. Also ich sag mal, also meine Vergangenheit bestand im Prinzip seit meiner Jugend irgendwie. Ich war in einer Beziehung, die hat Minimum 1,5 Jahre gedauert. Und dann war ich so ein halbes Jahr Single und dann war ich wieder in einer Beziehung, die hat, also 2 Jahre, 3 Jahre gedauert, und dann habe ich halt sie kennengelernt. Und das passte eigentlich wie absolut. Und aber wie es halt natürlich immer mit der Zeit kommt. Was sagen wir mal so, was kritisierst du oder bemängelst du oder vermisst du am meisten in dieser Beziehung? Du hast das mit dem Begehren gerade schon gesagt, dass du nicht begehrt wirst. Was würdest du sonst noch so nennen? Was würde ich sonst noch so nennen? Also ich sag mal, ja, also das, was mich eigentlich am meisten stört oder was sie auch oft signalisiert hat, ist, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich absolut nicht in ihre Zukunftspläne integriert bin. Ach, das zeigt sie dir so? Das zeigt sie mir eigentlich relativ deutlich. Sag mal ein Beispiel. Also sie redet immer davon, sie will studieren, sie will ein Jahr ins Ausland, sie will das machen, sie will dies machen. Und ich sag mal, mit mir passt das nicht ganz zusammen. Du findest da gar nicht statt bei ihrer Überlegung. ich sag mal, in ihren ganzen Worten, die sie dann immer so hinschmeißt oder ich sag mal auf sich rauswirft, fällt mein Name eigentlich nie. Ja, sie plant ohne dich und bezieht dich und euch nicht mit ein. Zumindest zukunftstechnisch nicht. Ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Sie soll ja auch ihren Grundstein fürs Leben bauen. So muss ja jeder Mensch irgendwo. Ich will ihr da auch nicht im Wege stehen. Hast du dieses? Aber das sind halt, und jetzt kommt, und das Schlimme daran ist, jetzt kommt ja halt dieses andere Mädchen und zeigt mir halt, dass es auch anders geht. Mhm. Würde dieses andere Mädchen eigentlich ihren Freund für dich verlassen? Hat sie das gesagt schon? Also wenn ich sie so erlebt habe in der letzten Zeit, gehe ich fest davon aus, dass sie keine Hemmung dabei hat. Mhm. Nehmen wir mal an, das wäre alles bei dir einfacher. Nehmen wir mal vielleicht sogar an, du wärst solo. Könntest du dich in diese Frau so richtig verlieben und dir auch vorstellen, mit der zusammen zu sein? Ja. Kommt ein bisschen zurück. Vielleicht geht da noch ein bisschen die Zeit zu, um die Menschen richtig kennenzulernen. Ja, weil man hat sich vor 200 Monaten kennengelernt, dann hat man so einen Monat so ein bisschen so rumgetingelt. Mhm. Und so erst so, ich sag mal, seit einem Monat ist das so, wo man sich so richtig intensiv kennenlernt. Also du durchlebst gerade einen Klassiker. Da ist man in einer Beziehung, in der Beziehung ist man irgendwie nicht so ganz glücklich und man hat doch vieles auszusetzen und da kommt jemand Neues und erlebt dann etwas, wonach man sich sehnt. Das kann man eine Weile parallel laufen lassen, aber nicht lange. Und dann? Ja, da muss man sich entscheiden. Da muss man sich entscheiden, aus Respekt vor dem anderen Menschen und um sich auch in dem Spiegel anschauen zu können. Eben, klar. Also ich sag mal, ich hab bis jetzt immer so viel Verstand gehabt, keine große Scheiße zu bauen. Mhm. Ja, auch wenn man mit anderen was unternommen hat. Aber wie gesagt, es fällt halt immer ein bisschen schwieriger. Man muss sich halt schon zügeln und sagen, irgendwie so, okay, jetzt entweder du findest jetzt die klare Bahn und du kommst zurück auf den Weg der alten Beziehung oder hast du eigentlich fährst irgendwie diese Parallelfahren ist eigentlich also auch nicht mein Grundgedanke. Ja, das ist auch nichts. Das ist einmal ist es mies und man wird selbst unglücklich dabei. Hast du eigentlich deine Unzufriedenheit mit deiner Freundin auch schon thematisiert? Hast du es ihr gesagt? Also ich habe ihr das so weit gesagt, dass ich zu ihr gesagt habe, dass ich mich innerlich so weit leer fühle, dass wir eigentlich an einem Punkt sind, wo ich erstmal herausfinden oder ich muss es wieder lernen, sie richtig zu lieben. Ah, okay. Das ist natürlich eine starke Aussage. Wie hat sie denn darauf reagiert? Mit Fassung, muss ich, um ehrlich zu sein, sagen. Eigentlich müsste sie in Panik geraten. Ja. Oder vielleicht kann es sein, dass sie vielleicht auch gar nicht mehr so mit Feuer und Flamme dabei ist, dass sie vielleicht sich auch schon ein bisschen verabschiedet hat von dir. Wenn sie könnte vielleicht sein. Also ja. Ich sag mal, die Worte, also sie hatte mich schon öfter gefragt, ob es nicht bei mir schon so ist, dass ich mein Leben ohne sie auch richtig gut klarkommen. Ja, Mensch Dennis, dann beschäftigt sie sich aber intensivst mit der ganzen Sache und hat für sich mit Sicherheit auch schon eine Linie. Vielleicht lebt ihr einfach nur so nebeneinander her und traut euch beide nicht, den letzten endgültigen und konsequenten Schritt zu unternehmen, nämlich die Trennung. Ja, also ich habe immer nur halt die letzten generell 2,5 Jahre im Hinterkopf, die wirklich gut liefen, ne? Ja, aber weißt du, entscheidend sind nicht die 2,5 Jahre, die gut liefen, sondern entscheidend ist das jetzt, was nicht gut läuft. Na, da machst du wohl recht, haben. Ja, das ist, du musst dir möglichst schnell, finde ich, jetzt wirklich diese Elementarfrage stellen, was will ich und mit wem will ich zusammen sein? Und vielleicht auch doch nochmal intensiv und auch sehr schnell ein Gespräch mit deiner Freundin führen. In dem Moment, wo du ihr sagst, dass du dich da vielleicht schon ein bisschen verliebt hast in jemand anderen, kommt sowieso nochmal ganz neuer Wind in die Diskussion. Sag's ihr. Mal sehen, was da passiert. Sag's. Ich finde das immer so, weil man, der Zug ist ja schon abgefahren. Ich kann ja nicht mehr sagen, dass ich mich für dich für eine andere trenne, weil das ist ja schon, der Zug ist ja sozusagen schon abgefahren. Ja, sag ihr das dann, das erzähl ihr von dieser Frau, so wie du mir davon erzählt hast. Dann wird sicherlich in eure Beziehung eine ganz andere Dynamik kommen, vielleicht mit dem Resultat, dass ihr euch trennt. Dennis, ich muss Schluss machen, Sendung ist gleich vorbei. Ich habe das Wichtigste gesagt, was ich dir sagen möchte dazu. Ich danke dir, Dennis. Alles Gute, Dennis. Bis dann. Tschüss, ciao. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der Feinthemennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Schöne Nacht, tschüss.